lange vorbei. Und ich kann es langsam auch nicht mehr hören, die Heuchelei der Politiker der bürgerlichen Parteien, die dort wieder mal gesagt haben, wie schlimm alles ist und jetzt muss man natürlich gegen Rassismus vorgehen und natürlich muss man sich gegen die AfD abgrenzen. Aber was jetzt an der griechisch-türkischen Grenze passiert, ist ja nichts anderes, unterscheidet sich in keinem Punkt von der Politik der AfD, hat nur ein anderes Label. Und das ist das Gefährliche in unserer Gesellschaft, dass diese Tendenzen, Flüchtlinge auszugrenzen, Asylrecht abzuschaffen, niemand mehr in die sogenannte EU kommen zu lassen, genau das geht nicht in unserem Namen. Seit Jahren sind wir immer wieder auf der Straße und protestieren gegen die organisierte Unmenschlichkeit unserer in Gänsefüßchen. Meine Politiker sind es nicht. Dieser Politiker, die angeblich in unserem Namen Entscheidungen treffen und das Asylrecht Stück für Stück in den letzten Jahren abgebaut haben und mit einer Geschichte, wie sie jetzt läuft, dass praktisch direktes Militär an den Grenzen sich aufstellt und einen Krieg gegen die Flüchtlinge führt mit Einsatz von Tränengas und Waffen. Das ist in der Tat in dieser Form eine neue Qualität, hat ausschließlich bisher Trump in den USA gegenüber der Grenze in Mexiko vollzogen. Aber das ist eben nichts anderes als ein neuer Krieg, an dem sich die BRD beteiligt. Und auch das erfolgt nicht in unserem Namen. Flüchtlinge, die diejenigen sind, die wirklich zu denen gehören, die unsere Unterstützung brauchen, die geflohen sind aus Ländern, in denen seit Jahren, in manchen seit Jahrzehnten Krieg herrscht. Und die BRD ist indirekt oder direkt an diesen Kriegen beteiligt, ist also mit dafür verantwortlich, dass diese Menschen aus ihrer Region fliehen müssen. Und jeder von uns würde es tun, wenn wir 11 Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre Krieg hinter uns hätten, uns dorthin zu bewegen, wo wir vermeintlich ein sicheres Leben hätten und überleben könnten und eine Perspektive hätten. Und genau dieses Recht der Menschen, sich weltweit bewegen zu können, das Recht zu haben, hierher zu kommen, auch zu gehen, wenn man es möchte, aber freiwillig für sich selber eine Entscheidung, mal zu arbeiten, mal wieder zurückzugehen, genau dafür müssen wir kämpfen. Bleiberecht für uns alle, für alle Geflüchteten, die hierher kommen, sofortige Aufmachen der Grenzen, die Menschen müssen hereingelassen werden. Und natürlich ist es die Forderung an die Städte, auch an Karlsruhe, hat sich zum sicheren Hafen erklärt. Sowas muss natürlich auch praktisch werden. In so einer Situation ist die Stadt aufgefordert, klar zu sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf. Und dann noch eins zum Schluss, ich will ja nicht zu lange reden, aber eins zum Schluss. X Mahnwachen wurden organisiert, X Demonstrationen organisiert, Kundgebungen. Ich denke, wir müssen zu anderen Formen unseres Widerstandes übergehen, weil das offensichtlich diejenigen, die hier die politischen Entscheidungen treffen, einfach nicht interessiert. Sie übergehen diesen Protest, den Widerstand der Bevölkerung, wie er hier heute Abend auch zum Ausdruck kommt. Wir müssen übergehen zu Maßnahmen wie Blockade, Boykott, Streik. All das müssen wir in unseren Köpfen weiterdenken, damit wir auf einer ganz anderen Ebene Druck ausüben können, damit sich in der Politik, in der Flüchtlingspolitik eine grundlegende Wende ergeben kann. Ich denke, das ist für uns wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, sondern unser Widerstand auch eine neue Qualität bekommt. Flüchtlinge dürfen nicht zum Spielball der Politik gemacht werden. Das sind unsere Freundinnen und Freunde. Das sind Arbeiter, Arbeiterinnen wie wir. Wir sind solidarisch mit ihnen. Wir müssen solidarisch mit ihnen sein. Solidarisch mit ihnen sein. Bei einem der letzten Demonstrationen zum 1. Mai haben Geflüchtete hier in Deutschland, hier in Karlsruhe ein Transparent mitgeführt. Workers of the World Unite. Jawohl, wir gehören zusammen gegen die, die eine solche Flüchtlingspolitik betreiben, die nur noch Unmenschlichkeit ist. Wir fordern Menschlichkeit, eine neue Gesellschaft, in der wir alle gemeinsam leben können und ein gutes Leben erkämpfen können. Danke. Danke, Brigitte, für die klaren Worte. Ich wollte noch einen Zusammenhang herstellen, der mir aufgefallen ist. Und zwar ab dem Moment, ab dem die Grenze gewaltsam geschützt wurde, haben aus Lesbos die Angriffe der Rechten, des rechten Mobs und der Nazis auf Geflüchtete, auf Journalisten und auf NGO-Mitarbeiterinnen stattgefunden. Ab dem Moment ging es los. Es ist wie eine Legitimation. Wenn der Staat Gewalt gegen Geflüchtete legitimiert, dann werden die Nazis hier in diesem Land oder auch in Griechenland, die werden dazu aufgerufen, praktisch das, was der Staat tut, auch zu tun. Und das führt zu einer Rechtsstaatlichkeit. In Lesbos im Moment wurde alle ehrenamtlich humanitäre Arbeit eingestellt. Die Menschen, die dort geholfen haben, haben Angst um ihr Leben vor diesen Nazis, die durch das Verhalten des griechischen Staates angestachelt wurden. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Wir hören noch mal kurz Musik.